Dagegen war der frühere König Karol von Rumänien ein zuverlässiger Bundesgenosse der Mittelmächte. Er wurde ermordet. Dieser edle Fürst starb am 11. Oktober 1914 nach dem Genusse von vergiftetem Kaffee. Auch andere Personen seiner Umgebung erkrankten, nachdem sie von dem herumgereichten Kaffee gekostet hatten, unter schweren Vergiftungserscheinungen. Der Weg war nun für die offenen Kriegshetzer, zu denen auch die neue Königin von Rumänien, die englische Prinzessin, gehörte, vollkommen frei. Die Loge Unirea war die erste, welche einen deutschfeindlichen Aufruf des Pariser Großorients in den rumänischen Tagesblättern veröffentlichte. Nun bestand seit 1913 in Bukarest eine rein deutsche Loge unter dem französischen Namen Le Travail. Sie unterstand dem französischen Grand Orient, der seine gegen die Mittelmächte aufreizenden Rundschreiben auch an diese Loge richtete und deren Veröffentlichung durch die Presse verlangte, auch in Rumänien eine deutschfeindliche Stimmung hervorzurufen. Allein die Loge Le Travail verwahrte sich dagegen auf das Entschiedenste, bezeichnete den Grand Orient als eine rein politische Verbindung, was er ja auch tatsächlich ist, und brach alle Beziehungen zu ihm ab. Es ist klar, dass die Loge Le Travail sich seither zur Arbeit nennt, nicht die einzige gewesen ist, die solcher Art vom Großorient gegen Deutschland aufgehetzt wurde. Vermutlich hat sie diesen Brief auch nur erhalten, weil man in Paris übersehen hatte, dass diese Loge aus Deutschen bestand. Jedenfalls wird dadurch die kriegshetzerische Tätigkeit des Grand Orient in einwandfreier Weise erwiesen. Auch in Griechenland ging die Kriegshetze von freimaurerischer Seite aus. Bruder Venizelos hatte seit dem Winter 1914 alles versucht, um Griechenland in den Krieg gegen die Mittelmächte hineinzuziehen. Durch seine Vermittlung machten die Ententestaaten Griechenland die verlockendsten Angebote, versprachen ihm bald den türkischen Teil Albaniens am 22. November 1914, dann wieder Gebietserwerbungen an der Küste von Kleinasien am 12. Januar 1915, dann sogar Zypern, alles vergebens. Der standhafte König Konstantin wollte seinem Volke den lang ersehnten Frieden bewahren und Bruder Venizelos wurde entlassen. Daraufhin beschloss die wütende Entente, in schärfster Weise gegen König Konstantin vorzugehen. Er wurde ganz einfach mit dem Tode bedroht. So schrieb zum Beispiel die freimaurerisch geleitete Guerre Sociale am 16. November 1915, er sei schon einmal nahe daran gewesen, so etwas könne sich leicht wiederholen, ein Unglück kommt ja so schnell. Im Jahre 1916 rief Bruder Venizelos, 33. Grad, die englische Polizei nach Griechenland. 1917 erschien Bruder Jonard als Oberkommissär der französisch-englischen Flottenstreitkräfte und überreichte dem Ministerpräsidenten Tsaimis am 11. Juni 1917 das englisch-französische Ultimatum. Entweder der König Konstantin dankt sofort ab, oder Athen wird in einen Trümmerhaufen verwandelt. König Konstantin dankte tatsächlich ab. Sein Sohn Alexander wurde von der Entente als König zwar anerkannt, aber Bruder Venizelos ließ ihn sofort wissen, dass er die Rechte der Krone einer Überprüfung unterziehen werde. Dies konnte er nur deshalb wagen, weil er den ganzen freimaurerischen Geheimbund hinter sich wusste, so den Großorient von Griechenland, den höchsten Rat von Griechenland, endlich eine ganze Reihe von Logen, die unter englischer bzw. französischer Aufsicht arbeiteten. Bezeichnend ist, dass Bruder Venizelos gerade am Jahrestag der Ermordung Franz Ferdinands die Diktatur an sich riss, am 28. Juni 1917. Es hat überhaupt den Anschein, als ob man in Entente-Kreisen gerne diesen Tag mit Absicht zur Feier bestimmter Ereignisse ausgewählt hat. Am 28. Juni 1918, dem Jahrestag der Diktatur des Bruder Venizelos, empfing die Pariser Gemeindebehörde die griechische Kolonie in feierlichster Weise. Der französische Bruder, Minister Pichon, begrüßte die Vertretung des Ministerpräsidenten Bruder Clemenceau, die griechischen Bundesgenossen, die ihrerseits namens des Bruders Venizelos erklärten, dass sie den gleichen Glauben und dieselbe Siegeszuversicht hegten wie ihre Verbündeten. Wieder an einem 28. Juni 1919 wurde in Versailles der Frieden mit dem Deutschen Reiche unterfertigt. Wahrhaft ein seltsames Spiel des Zufalles. Bruder Venizelos wird aber noch ganz anderer Dinge beschuldigt. Man behauptet nämlich, dass er es war, der den Bombenanschlag auf die bulgarische Gesandtschaft in Athen ins Werk gesetzt habe. Der Verbrecher Samut, der verhaftet wurde, hatte einen Scheck auf 20.000 Franken bei sich. Weiters schreibt man ihm die Absicht zu, König Konstantin gewaltsam aus dem Wege zu räumen. Nur mit Venizelos politischem Einverständnis und unter Beihilfe seiner Freunde war es möglich, den königlichen Wald von Tatoi, in dem sich König Konstantin damals befand, einzuäschern. Der König konnte nur mit größter Mühe gerettet werden. Bruder Venizelos ist eben der vorbildliche Hochgradmaurer. Er weiß, warum im Ritterkadoschgrad Dolchstöße gegen eine Königskrone gerichtet werden. Nun zu England. Das Ziel Englands, das heißt der obersten Groß- oder Weltloge, ist die Vorherrschaft auf der ganzen Welt. Wie sagte doch der bekannte Bruder Cecil Rhodes, der ehemalige Präsident der Kapkolonie? Englisch soll werden ganz Afrika, das heilige Land, das Euphrattal, ganz Südamerika, alle Inseln im großen Ozean, Holländisch-Indien, die Küste von China und Japan und die Vereinigten Staaten von Nordamerika. Bruder Cecil Rhodes, der seinerzeitige Miturheber des Burenkrieges, meint, dass es dann überhaupt keine Kriege mehr geben würde. Und ein anderer hervorragender englischer Freimaurer, Bruder Lord Kitchener, ergänzt diese bloßgelegten Logenpläne, indem er schon im Jahre 1911 erklärt, die Grenze des englischen Reiches in Europa ist nicht der Kanal, sondern die Maßlinie. Klingen diese Pläne der Weltloge im höchsten Grade abenteuerlich, so sind gerade die Engländer die richtigen Leute dazu, um sie durchzuführen. Der Weltkrieg selbst brachte sie ihren Zielen um ein bedeutenderes Stück näher. Ganz im Sinne dieser Weltlogenpläne forderte Lloyd George Ende Juni 1917 die deutschen Kolonien in Afrika für England, desgleichen Mesopotamien und Armenien. Das war ganz zu genau zur selben Zeit, als die russischen und deutschen Sozialdemokraten in Stockholm über einen Frieden ohne Eroberungen verhandelten. Und als im Dezember 1917 die Engländer das Heilige Land besetzten, da war es wieder Lloyd George, der im englischen Unterhaus erklärte, dass die Engländer die heiligen Orte Palästinas nie mehr herausgeben werden. Was aber die Maßlinie als Grenze Englands in Europa anbelangt, so sei auf die Besetzung des Gebietes von Calais hingewiesen, das die Engländer nach glaubwürdigen Meldungen auf 99 Jahre gepachtet haben und ebenso wenig zurückgeben werden wie andere Punkte von weltwirtschaftlicher Bedeutung, die sie sich gegen jedes Recht angeeignet haben.